Der wird sich mehr mit dir noch auf den Tisch, mit anderen abmachen. Das ist ein Scheiß. Ist das? Ja, wirklich. Ja,